In der Academy of Music war eine aufwendige Benefizveranstaltung für Adelina angesetzt worden, bei der 35 Stars aus Vaudeville und Theater auftreten sollten. Doch die Organisatoren bekamen Schwierigkeiten. Man sicherte uns fest zu, das Theater würde ausverkauft sein, obwohl es das größte der Stadt ist, sagte George McCone, Produzent der Veranstaltung. In letzter Minute gab es dann Getuschel über das üble Schicksal, das jeden ereilen würde, der mit der Sache zu tun hatte. Künstler erhielten Drohbriefe. Viele sagten ab. Am großen Abend blieben massenweise Sitze leer. Reservierte Karten wurden nicht abgeholt, was die Organisatoren tausende Dollar kostete. Selbst Bürgermeister McClellan, der mehrere Plätze gebucht hatte, ließ sich entschuldigen. Beschämt teilte Cohen der Presse mit, die Benefizveranstaltung habe nur die Hälfte der avisierten Summe eingespielt. Die Reaktion der Bundesregierung fiel nach allerlei Getöse über einen neuen Krieg gegen die Black Hand am Ende verhalten aus. Die einzige konkrete Maßnahme bestand in der Anweisung an die Post, nach Drohbriefen Ausschau zu halten. Binghams Vorschläge an den Außenminister wurden nicht umgesetzt, ja wahrscheinlich nicht einmal ernsthaft erwogen. Unterdessen machte der Bund weiter, als wäre nichts gewesen. 1911 ging bei einem italienischen Lebensmittelhändler in der Spring Street ein Brief mit den üblichen Forderungen ein. Petrosino ist tot, stand darin. Die Black Hand lebt. Der Mann brachte den Brief zur Polizei. Kurz darauf wurde das Mietshaus, in dem er wohnte, in Brand gesteckt. Die darin gefangenen Bewohner flohen vor den Flammen aufs Dach. Die Schreie von Frauen und Kindern und der Lärm der Feuersbrunst weckten fast den ganzen Block, schrieb ein Reporter, der vor Ort war. Männer und Frauen sprangen vom Dach in den Tod, um den Flammen zu entkommen. Andere fand man leblos am Fuß einer Leiter zum Dach. 9 Menschen verbrannten, darunter 6 Kinder, von denen 2 erst 1 Jahr alt waren. Solche Gräueltaten, gemeinsam mit dem Mord an Petrosino, festigten ein Italiener-Klischee, das bis heute vorhält. Mehr als jedes andere Ereignis bestärkt dieser Mord die Amerikaner in dem Glauben, organisiertes Verbrechen in Amerika sei aus Italien importiert.